vom 26. bis 28. August fand in Lima, Peru, die internationale Konferenz der kommunistischen Parteien und der revolutionären Parteien in der lateinamerikanischen und karibischen Region statt. Dort wurde eine Resolution verabschiedet, in der der Partei der Arbeit Koreas und den Koreanern im Kampf für die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung des Landes und den Aufbau des Sozialismus, Ideal der Menschheit, unter der weisen Führung des Genossen Kim Jong-un volle Unterstützung und Solidarität erwiesen wurden.